Oder mit dem Opel oder schwarz mit der Bahn. Immer bin ich dir irgendwie hin. Nein, damals hab ich kein Konzert von dir versäumt. Und nachts konnte ich nicht schlafen. Oder wenn, dann hab ich von dir geträumt. Du spieltest Cello in jedem Saal unserer Gegend. Ich saß immer in der ersten Reihe. Und ich fand dich so erregend. Cello, du warst eine Göttin für mich. Und manchmal sahst du mich an. Und ich dachte, Mann, oh Mann. Und dann war ich wieder völlig fertig. Ja, ich war ständig da. Das hat dich dann überzeugt. Und überhaupt das mit dir, das war so groß, das kann man gar nicht beschreiben. Und heute wohnst du in Erfurt und dein Cello steht im Keller. Komm, pack das Ding doch nochmal aus. Spiel so schön wie früher. Yeah. Du spieltest Cello in jedem Saal unserer Gegend. Ich saß immer in der ersten Reihe und ich fand dich so erregend. Oh Cello, du warst eine Göttin für mich. Und manchmal sahst du mich an und ich dachte, Mann, oh Mann. Und dann war ich wieder völlig fertig. Cello. Dabei, wir sind dabei. Cello.